verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sagte,